Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über Batman. Ich dachte mir, wir reden einfach mal über Batman-Games. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den einzig wahren Kalenderman eingeladen. Hey Kalendi, wie geht's dir? Wann waren wir nochmal? Ich konnte aus einer Reihe wählen von Superschurken und ich habe mich für Kalenderman entschieden, weil ich den irgendwie ziemlich witzig finde. Der, nein, den man ist, am wenigsten weiß. Es ist wie immer der gute Jürgen. Hey, Jürgen. Servus, hallo. Ha, Batman. Falls ihr euch fragt, wo Markus ist, den haben wir in der ist in der Betthöhle und putzt die großen Pennies, die der Batman hat. Nein, der sitzt in Arkham, weil er verzweifelt an seinen ganzen Games. Ah, stimmt, ja, das kann ja auch sein. Ja, das sitzt in Arkham. Ah, der ist eingesprungen für Harley Quinn. Aber bitte in den Outfits. Ah, wir reden über Batman Games. Ihr wisst selbstverständlich alle, wer Batman ist, wer Batman nicht kennt, Hutzhölle. Weißt du, hä? Ist ja nur neben Spider-Man der beliebteste Comic-Held aller Zeiten. Jeder kennt Batman. Batman erschien zum ersten Mal 1939, wurde erfunden von Bob Kane und Bill Finger und ist eine der beliebtesten Comic-Figuren aller Zeiten. Ja, weil es Batman ist. Weil es fucking Batman ist, richtig. Es ist eine großartige Comicfigur, ein Milliardär, der getarnt als Rächer durch die Gegend läuft und Leute verprügelt. Nicht tötet, ganz wichtig. Nicht tötet, er macht sie nur kampfunfähig, indem er ihnen das Genick bricht und sie querschnittsgelähmt macht oder so, aber er tötet. Aber er hat sie nicht getötet. Er hat sie nicht getötet, richtig. Der lässt sie mit offenen Wunden am Hafen liegen, aber sie hat sie nicht getötet. Ja, es ist mir egal, tschüss, tschüss. Frage an dich, Stefan. Schön. Deine Lieblingsinkarnation von Batman? Meine, inwiefern meine Lieblingsinkarnation? Welcher dein Lieblings-Batman ist? Also nicht welcher? Überhaupt, ob Animated Series oder Schauspieler, mir egal. Ach so, meinst du? Der leider erst von uns gestorbene Kevin Conroy. Es ist eine ausgezeichnete Antwort, ja. Für mich ist es auch Animated Series Batman, bei den Realverfilmungen ist es der gute alte Michael Keaton. Bei den Realverfilmungen bin ich auch bei Michael Keaton tatsächlich, ja. Ja, dieses ikonische über die Schulter drehen, das konnte nur er so schön. Das konnte nur er, weil der Scheiß dieses Kostüm so beschissen war, dass ich ganz so drehen musste. Weil der Nacken vom Kostüm so steif war, dass es sich nur so hochdrehen konnte. Absolut großartig. Und so, finde ich gut. Ach, so bewege ich mich auch morgens, wenn ich aufstehe mit Ü30. Es ist auf jeden Fall, also wie gesagt, Batman ist eine absolute Comic-Ikone, der selbstverständlich auch in Filmen und Videospielen vorkam. Was war denn, also wie bist du überhaupt auf Batman aufmerksam geworden, wenn ich dich fragen darf? Wie war das bei dir damals? Ich war als Kind eigentlich immer mehr der Spider-Man-Typ, wie es bei den meisten Kindern ist. Man kommt ja eigentlich erst später zu Batman, weil er halt düsterer ist. Mhm. Bewusst habe ich halt immer wieder die Animated Series halt geguckt. Aber so richtig in meinem Mindset kam es halt eigentlich mit hier, war es Batman Returns mit dem Pinguin, ne? Ich glaube ja. Auf jeden Fall der, wo Danny DeVito den Pinguin gespielt hat. Das war so das erste Mal, dass ich ganz bewusst Batman geschaut habe. Das ist der zweite, das müsste, glaube ich, Batman, ja, genau. Returns sein. Ja, cool. Bei mir war das so, ich war als Kind kein Comic-Fan. Ich mochte keine Comics. Weder Spider-Man noch Batman noch sonst irgendwas mochte ich einfach nicht. Ich fand mal Batman das lustige doof. Taschenbuch. Die schon. aber halt die ganzen DC- und Marvel-Sachen, die mochte ich einfach nicht. Ich fand die alle doof. Vor allem fand ich Batman doof, Batman kann nichts, Batman ist doof. Und, der hat ja keine Superkräfte. Und Superman zum Beispiel mag ich auch nicht, habe ich nie gemocht. Ja, außer von Amerika mögen den auch, glaube ich, auch die wenigsten. Ja, es gibt schon viele, die ihn mögen, ja. Und bei Batman war das so, irgendwann hatte mich mein Onkel bei Familienfesten hat er mich vor den Fernseher geparkt und damit ich irgendwelche Videokassetten reingeschmissen, die angeschaut. Und so ward es, dass ich dort dann die ganzen aktuellen Batman-Filme gesehen habe, vom ersten bis zu dem aktuellsten damals. Ich glaube, der aktuellste war der mit Jim Carrey. Ja, mit Jim Carrey als Riddler. Schöner Film. Zu dem damaligen Zeitpunkt. Die habe ich damals alle gesehen und so habe ich damals Batman kennengelernt. Zum richtigen Batman-Fan bin ich erst geworden, als ich damals das erste Arkham-Game gespielt habe. Davor war mir Batman egal. Richtiger Fan wurde ich tatsächlich erst mit hier Batman Begins. Okay. Die Animated Series zum Beispiel habe ich nie gesehen. Ich kenne Folgen davon, aber gesehen habe ich sie Ja, nie. als Kind habe ich auch nur Folgen geschaut, weil irgendwie habe ich dann immer, das kam glaube ich nicht auf RTL und ich habe morgens meistens RTL die Disney-Cartoons geguckt. Es lief auf RTL 2, soweit ich noch weiß, irgendwann. Oder Nee, oder war es auf Kabel? Kabel 1 früh morgens, irgendwo da. Oder Kabel 1 früh morgens. Irgendwie sowas war das ja. Ja, und bei mir war das so, ach nee, Animated Batman, weg. Will ich nicht schauen. Wo ist mein Disney-Shit? So war das bei mir. Wie gesagt, Fan bin ich erst geworden mit den Arkham-Dingern, weil die echt Fun gemacht haben. Was aber auch dadurch ausgelöst wurde, weil damals hat mich ein Kumpel besucht, der damals bei mir vor der Tür stand und gesagt hat, wir beide gucken jetzt The Dark Knight. Ich so, muss das sein? Ja, wir gucken jetzt The Dark Knight. Ich habe den ersten nicht gesehen. Scheißegal, wir gucken jetzt The Dark Knight. Und dann haben wir The Dark Knight geguckt. Ja, gut. Der hat mir gefallen. Einer der besten Batman-Filme eigentlich. Ja, Für das mich stimmt nicht der allerdings. beste, wie er von vielen gemacht wird, aber es ist ein fantastischer Batman-Film. Das ist wahr, ja. Batman, wie gesagt, es gibt Milliarden Sachen dazu. Es gibt Comics, es gibt Zeichentrickserien und natürlich, selbstverständlich gibt es auch Videospiele. Merchandising. Merchandising. Ah, sehr schön. Und es gibt einen Haufen Videospiele und sehr viele davon sind ganz schön scheiße. Ja, es gibt gefühlt nur eine Handvoll richtig guter, ja. Es gibt so eine Handvoll gute beziehungsweise mittelmäßig gute, ehrlich gesagt. Oder Dinge, die du nicht mehr in die Finger kriegst oder halt die du mal an Emulatoren ausprobieren kannst. Und furchtbare Tie-ins. Selbstverständlich gibt es furchtbare Tie-in-Games. Also Ja, halt logisch. zu den ganzen Videospielen. Meistens Zu dann den ganzen später, so Filmen. Anfang der 2000er dann so, wo dann die Handy-Games aufkamen, ja. Ja, das, oh Gott. Eines der Anfänge tatsächlich war so ein altes Commodore-Game, The Crypt Crusader. Das war so ein uraltes Commodore 64-Game, was so eine Mischung aus Brawler und Adventuring und Plattforming war. So ein Mix. So richtig weird. Ja, aber du hast Batman wenigstens erkannt. Du hast Batman wenigstens erkannt, das stimmt allerdings, ja. Obwohl er so aussah, als ob er nur aus drei Linien besteht, aber du hast ihn dennoch erkannt. Dann begab es sich, dass direkt zu dem allerersten Tim Burton Batman-Film von 1989 direkt ein Gameboy-Spiel produziert wurde. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das auch für was anderes gab, das Batman-Game von 1989. Das gab es dann für den Gameboy. Es hieß Es war einfach aber Batman the nicht Videogame. gut. Das war ein mieser Jumper, ja. Nee, es gab zwei, glaube ich, für den Game Boy. Eins, wo Batman tatsächlich geballert hat. Ja. Und eins, wo er halt wirklich geprügelt hat. Und das, wo du geprügelt hast, ist das Bessere von den beiden. Stimmt allerdings, Vor ja. allem immer, vor allem immersiv gesehen. War das das SNES? Nee, das war auch zu Batman Returns. Da gab es ein SNES-Game. Das war nicht schlecht, fand ich. Da bist du durch die Gegend gelaufen in Sprites und hast halt Sachen verprügelt und so weiter. Gut, es gab zu Batman Returns, gab es eins. Es gab es zu Batman. Also es gab eigentlich zu allen drei Batman, zu drei Batman-Filmen damals gab es halt Videogames. Ja, Und für die. Sega Genesis, den Computer und den SNES. Richtig, genau. Und die waren meistens Brawler. Das sind die meisten Batman-Games gewesen, waren Brawler. Ja, weil in den 90ern Jump'n'Run oder Brawler, was anderes hattest du nicht. Ja, bist von links nach rechts gelaufen, hast zacks, hast böse Jungs verprügelt und hast mit Aber wenigstens konntest du manchmal. ab dem Super Nintendo auch mal einen Batarang werfen. Ja, stimmt, ja, manchmal konntest du auch ein Battering werfen, richtig. Ab und zu hast du dann furchtbar steuernde Fahrsequenzen gehabt, die einfach nur grauenhaft waren und die dich am meisten Zeit gekostet haben, weil es einfach scheiße war. Aber nicht Das war das Batman furchtbar. Anti-Haifisch-Spray. Ja, genau. Ach, das war. Hast du die Serie eigentlich je gesehen? Diese alte Serie mit dem. Gott, wie hieß er denn? Ich habe die Komplettbox auf Blu-ray hier. Ah, ach, er war so gut. Heiliger Das war. Kanarienvogel Batman. Der Das hat. Beste sind die Sequenzen, die von der Seite gefilmt wurden und die so getan haben, als würden die eine Häuserwand Ja, Mann. hochklettern. Adam West war damals Batman. Ja. Adam West. Wurde mir mehr, also ich habe damals die Serie auch gesehen, es gab ja auch so eine furchtbare Real-Spider-Man-Serie, die genauso furchtbar war. Wo sie auch an Ja, der aber die Sendung. DVD von Batman hat irgendwie immer mehr Charme gehabt, trotz allem. Ja, schon, weil sie halt, weil sie sich auch nicht ernst genommen haben. Es gibt ja auch Dich zu den einer Film. Sekunde. Es gibt ja auch den Film Was sitzt Batman hält die bewaffnet in Welt in einem Baum? Atem. Ein Spatz, der eine Pistole trägt. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Gut gemacht, Robin. Geh in die Ecke. Fucking Idiot. Ein Spatz, der eine Pistole trägt. Ja, ist so obvious. Und da ist natürlich das legendäre Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Batman. Oh ja, auf jeden Fall. Was Und erst, keine Ahnung, 30 Jahre später halt durch das Tim Burton-Theme endlich mal ersetzt wurde. das aber, das Tim Burton-Team ist halt episch wie Sau. Ja, ist ja hier Danny Elfman gewesen, da kannst du halt nichts Ja, falsch machen. absolut großartig. Es ist halt, das unglaublich Funnige ist halt bei der Serie mit Adam West. Adam West wurde mir bekannt eigentlich durch Family Guy, weil er damals den Mayor West gesprochen hat. Den Bürgermeister der Stadt. Da wo in Family Guy, das fand ich ziemlich funny. Da wo sie ihn auch horrenden Shit haben sagen lassen, wo ich auch so meinte, mein Gott, fuck yeah. Nice. Ich mag auch einfach, dass Meerjungfrau Mann und Blaubeerschwube aus SpongeBob einfach eine komplette Parodie auf die beiden sind. Absolut hundertprozentig, ja, aber auch richtig gut gemacht. Zum unsichtbaren Bootmobil! Es ist einfach nur komplett übertrieben. Wie gesagt, die ganzen Batman-Games beschränken sich eigentlich zu 90% auf von links nach rechts laufen und Sachen kaputt hauen, beziehungsweise mit einer furchtbaren Fahrsequenz. Oder es Oder sind mit dem Grapple-Hook, ja. Fighting-Games. Oder es sind Fighting-Games. Oh. Wo sie aus irgendeinem Grund sagen, hey, Batman gegen irgendjemand anderen fighten und so weiter. Es ist halt, so funktionieren die halt 90%. Dann gibt es auch diese furchtbaren 3D-Tie-In-Games. Wie zum Beispiel das furchtbare Batman und Robin Game für die PlayStation. Alter Schwede. War es nicht das, wo sie wirklich die Schauspieler irgendwie da reingescannt hatten und das richtig fürchterlich aussah? Es war, ja, sie haben so halt modelliert für die PlayStation 1 damals, aber es war halt, die Animationen waren grauenhaft. Das war und diese ständige Uff. Wenn du Und irgendwelche Leute gehauen Tank-Controls hast oder so. natürlich. Und selbstverständlich großartige Tank-Controls. Es war. Grauenhaft. Und das ist eines der schlechtesten Batman-Games, die du spielen kannst, wenn du sie spielen möchtest, selbstverständlich. Aber wer will das? Also echt. Dann Vielleicht ein gab Trash Game es. Hunter wie du. Nicht mal ich will sowas spielen. Tut mir leid. Ich interessiere mich nur für Games, wo Leute sagen, dass sie gut sind. dass Also sie ich fand's schlecht ganz sind. okay. Richtig. Ich interessiere mich nur für solche Games. Hast du Batman Beyond jemals gesehen? Ja. Ich war. Das ist das mit dem Batman of the Future Ding, wo Bruce Wayne alt ist und der Mentor von dem Neuen ist, ne? Richtig. Es heißt ja, bei uns heißt es bei uns nicht Batman of the Future und in Amerika Batman Beyond? Ja, ich glaube, so rum war es, ja. Ich glaube, so war das, ja. Fand ich okay. Habe ich auch nie sonderlich verfolgt. Ich weiß nur, da War gab es gar auch nicht so ein. schlecht gemacht, aber die Leute lassen halt Bruce Wayne nicht los, wie sie auch Peter Parker bei Spider-Man nicht loslassen können. Ja, es ist halt normal, ne? Ja, ich kann es ja total verstehen. Für mich wird es auch immer Bruce Wayne sein, um Gottes Willen, aber heißt ja nicht, dass man dem anderen keine Chance geben kann. Dann ein Game, bevor wir zu den relativ guten Games kommen. Es gab noch Batman Rise of Sin 2. Das ist eins der wenigen GameCube-Spiele, die tatsächlich gut waren. Es war auch wieder ein Brawler. Aber es war ein relativ cooler Brawler, aber der war so Batman Animated Series-mäßig angehaucht. Ja, Vom der sah durch Grafikstil. sein Cell-Shading echt nicht so schlecht aus. Es sieht immer noch wie aus, dass niemand in der Serie auf die Idee kommt, dass Batman Bruce Wayne ist bei der Taille, die der hat, aber okay, von mir aus. Das war aber schon bei der Animated Series so, dass Bruce Wayne dafür, dass er nur Bruce Wayne ist, ganz schön breite Schultern hat. Ja, es war brutal. Auf jeden Fall war da aber schon Kevin Conroy drin und Tara Strong. Ach, Tara Kevin Strong, Conroy. ach, war ein großartiger Typ. Tara Strong natürlich Leuten bekannt als Batgirl und so weiter. Genauso wie Mark Hamill natürlich für immer der beste Joker sein wird. Richtig. Und da gab es dann danach ein Game. Wolltest du schon immer mal ein Resident Evil Batman Game spielen? Klar. Mit grauenhafter Steuerung, selbst mit einer seltsamen Pause, wenn jemand eine Tür öffnet. Natürlich, da habe ich doch Dann schon ist immer von Batman geträumt. Dark Tomorrow für dich etwas. Das Ja, das packe Spiel ich gleich in den ist Einkaufswagen. absolute Katastrophe. Also das Spiel ist absolute Katastrophe. Du rennst durch gruselig aussehende, furchtbare, statische Level mit einer statischen Kamera, mit furchtbarer Steuerung. Batman sieht aus, als ob er sich in die Hosen gekackt hätte, während er Ja, rennt. warum denn nicht? Und jedes Mal, wenn du die Tür aufmacht, hast du so eine kleine, weißt du, er rennt die ganze Zeit. Kommst du zur Tür? Langsam aufmach. Langsam aufmach. Das ist wie bei Resident Evil, sie sind schwer verletzt, aber wenn sie Treppe hochlaufen, ist alles wieder okay. Oh ja, das ist gut. Das Reel habe ich auch gesehen. Das hat jeder schon mal gesehen. Ist super. Das musst du dir mal anschauen. Das ist absolut grauenhaft. Was man sich auch noch anschauen kann, was auch grauenhaft ist, aber es eigentlich auch zum Batman-Universum gehört, ist das Catwoman-Spiel zu dem fantastischen Catwoman-Film. Der ein absolutes Trash-Masterpiece. Ein absoluter Klassiker an schlechter Schauspielerei, an furchtbaren, furchtbaren dass Effekten. Dass Halle Berry jemals einen Oscar bekommen hat, fragt man sich bei der Performance ernsthaft, ja. Jesus fucking Christ. Das Schöne an dem Catwoman-Game ist, sie sollte ja da eigentlich, sie ist ja Catwoman in dem Film. Das heißt, man müsste eigentlich Textpassagen aus dem Film nur rausziehen und sie irgendwo verwenden. Aber das Spiel macht ja natürlich ein paar Abgänge, macht so ein bisschen was anders. Ne? Soll ja nicht zu 100% selber den Film machen. Das Witzige an dem Game ist, sie spricht fast kein Wort, aber ist als Star auf der Packung. Sie spricht vielleicht zwei Sätze oder drei. Das war's. Sie spricht nicht mal am Ende des Games was. Das ist... Ah! Wunderschön! Ja, weil sie wahrscheinlich für jeden Satz extra Kohle wollte. Ja, selbstverständlich, ja. Ach, Catwoman. Ein schaut ihn euch nicht an. Das ist ein grauenhaftes Machwerk. Absolut. An das Batman Begins Videospiel... Nicht mal betrunken mit Freunden, Leute. Also wirklich... Nee. An das Batman Begins Videospiel erinnere ich mich noch, weil das war ziemlich cool. Das gab es damals für die PlayStation. Das war relativ 2. abwechslungsreich. Da hast du auch den Anfang in der Ninja-Basis gespielt, glaube ich. Ja, du hattest auch die originalen Sprecher Christian Bale, Michael Caine und Liam Neeson drin. Und du hattest Zwischensequenzen aus dem Film, was sehr weird war. Ja, das weil war damals die Grafik noch nicht so weit war und der Morph immer in die Originalspielgrafik dann immer. Wobei die Grafik nicht schlecht aussah für 2005. Das sah nicht übel aus, fand ich. Ja, aber trotzdem, also, der Vergleich war trotzdem noch, das wäre heute besser. Ja, das ist allerdings wahr, das stimmt. Dann gab es danach noch Justice League Heroes. Ich weiß nicht, ob du davon jemals gehört hast. Nee, tatsächlich nicht. Ist so ein... Es ist ein bisschen... Es ist ein altes PlayStation 2-Game. Kennst du noch diese... Oh, ich weiß nicht, ob du die X-Men-Games noch kennst. Ja, die kenne ich. Die halt, das funktionierte genauso. Die sind halt im Vierertrupp durch die Gegend gelaufen und die haben sich das sozusagen so verprügelt. Es war ein bisschen strange. Also wie man sich bei den X-Men-Spielen immer geprügelt hat, wer Wolverine sein darf, hat sich da geprügelt, wer Batman sein darf. Und oder Superman, richtig. Kennst du die Lego Batman Games? Ich finde die super. Gespielt nicht, aber kennt tue ich sie natürlich. Und Lego Games sind nie verkehrt. Lego Games sind nicht verkehrt. Vor allem, die sind ziemlich witzig. Der erste ist noch ohne Sprachausgabe. Das heißt, da sagt noch keiner was. So mit dem... Ja, genau, mit dem Humor, richtig. Aber das haben sie ganz cool gemacht, fand ich. Vor allem, mein Kumpel Saw ist die ganze Zeit durch die Gegend geflogen mit... Man hat auch nicht nur Batman gespielt, sondern auch Superman. Die ganze Zeit mit Superman durch die Gegend geflogen, nur wegen der Musik. Weil er die Musik so gut fand. Ich so, okay. Die Lego Batman Games, es gibt 3 Stück an der Zahl. Der erste ist halt traditionelles Lego-Rumlauf- und Sammelspiel. Das sind die eigentlich alle. Aber der Humor ist halt super. Der dritte ist interessanter. Die sind das die Bösewichte, die mehr im Vordergrund stehen, weil die Guten irgendwie eingesperrt wurden. Und das Schöne ist, davor hatte Mark Hamill gesagt, ich werde nie wieder den Joker sprechen. Ich starte dieses Spiel auf Englisch, bin hörig. Oh, hi, Mark Hamill. Da war der Scheck wohl doch etwas größer. Aber der Humor ist generell großartig. Ich meine, Superman und Batman kommen zu Lex Luthor ins Foyer, wollen zu ihm ins Büro und dann fragt die Sekretärin so, Name Batman und Superman, Nachname, wir haben keinen Nachnamen, wie Madonna. Ja, es sind so, also manchmal schon so echt so, ah, Jokes, so Cringe-Jokes, aber im ersten Lego Batman hat Batman ja, Catwoman angelockt mit einer... Haben, ich stehe auf flachen Humor, ja. Im ersten Lego Batman hat Batman Catwoman angelockt mit einer Schüssel voll Milch, also. She's the cat! Ja, das ist der Joke. Das ist der Joke! Furchtbar. Dann gab es Mortal Kombat vs. DC Universe, da gab es sehr ein Teil von. Game, by the way. Ich bin kein besonders großer Fighting-Game-Fan. Ich weiß ja, nicht. Ja, aber da zieht ihr zumindest mal die Story-Sequenzen rein, die sind richtig nice. Ich weiß nur, dass die Fatalities in Anführungsstrichen erstens runtergesetzt wurden, weil das Spiel ab 12 war oder ab 16. Und, ab 16 war es. Und dass es dieselben Fatalities waren wie im Mortal Kombat davor. Nur, dass die Charaktere dieselben waren. Weil die hatten so einen komischen Clown-Charakter in dem vorherigen Mortal Kombat, was sie, glaube ich, im selben Jahr erschienen. Und der hatte die originalen selben Moves wie Joker, den du dann Ja, mein spielen Gott. konntest. Das war halt, ja. Storytechnisch soll das ganz cool gewesen sein, soweit ich weiß. Ist es ja auch, es war echt nicht schlecht. Okay, cool. Es gab dann noch später die Injustice Games, die finde ich beide sehr gut. Da bin ich sogar großer Fan von den beiden. Die habe ich sogar gespielt, die Story-Moden zumindest Ja, oder die da Modis. muss man mal die Comics zu lesen, die sind richtig gut. Injustice ist eine so gute Comic-Reihe. Absolut empfehlenswert. Kann ich auch nur, sage ich auch nur. Ja, Ein absolut verrückt großartig. gewordener Superman ist immer gut. Oh ja, oh ja, oh ja. Dann kommen wir aber zu 2009, dem großartigen, fantastischen Arkham Asylum mit dem Dem fantastischen besten Batman-Game aller Zeiten, meiner Meinung mit nach. Mark Hamill, Kevin Conroy, Alan Serkin. Es ist ein stellar Cast in diesem Game. Es ist wunderschön und das war das erste Mal, wo ich tatsächlich auf Batman richtig aufmerksam geworden bin, als ich mich damals nämlich, das habe ich damals irgendwann so im Grabbelregal gefunden für 10er für PC. Und ich dachte, ach komm, was soll's, probieren wir es mal aus, ne? Was kann schon schief gehen? Und ich war extrem überrascht, wie gut das war. Es gibt auch kein Spiel, wo du so bist wie so, ich bin Batman. Ja. Das Fighting, dieses Free-Flow-Fighting-System, wo du über Leute drüber springen kannst und dich in die Fresse hauen kannst, finde ich Mit dem super. freien Konter und wie du die ganze Zeit deine Ja. Gadgets einsetzen kannst. Und da Ich war das mag aber immer auch, wie noch du Batman. vorher erstmal lauern kannst und den langsam immer mehr Angst einjagen Es kannst. ist so gut, ja. Dass sie sich so anfangen, so zu. Hier ist doch jemand. Ist da jemand? Ist das Dann kannst die du. verdammte Und Fledermaus? Super. dann snackst du einen wieder von oben nach oben, ziehst den hoch. Ist schon wieder einer weg. Leute, was machen wir jetzt? Also und du sitzt dann da wirklich so, ich bin Batman. Ja, aber ich fand es halt lustig, dass im Prinzip ist es Wasserspeier der Videogame. Ja, eigentlich schon. Und du springst von Wasserspeier zu Wasserspeier, holst die Leute hoch, springst runter, prügst ein, gehst wieder hoch. Aber die Story ist gut, das Gameplay ist fun. Und ich Ich mag, hab dass die. Batman, wenn er sein Explosionszeug nimmt, sich immer die Zeit nimmt, da eine Fledermaus zu malen, bevor er es in die Luft jagt. Da habe ich mich immer gefragt, wie lange hat der Typ dafür geübt, bis er das perfekt hingekriegt hat. Gute Frage. Daheim bei der Wand. Ah, Nein, verdammt. natürlich nicht. Ah, verdammt. Nein, das ist auch nicht wieder. Das ist gut. Was machen Sie da, Sir? Lass mich in Ruhe, Alfred. Ich habe eine komplette Wand voll geschmiert mit dem Das hier ist sehr Scheiße. wichtig, Alfred. Alfred, das ist wichtig. Kannst du den Rest bitte sauber machen? Sehr wohl, Sir. Sehr gut. Brave and the Bold kennst du? Das ist so eine. Die ist mehr so auf kindlich gemacht, die Serie. Kann das sein? Mehr so ein Ich bisschen glaube ja. abstruse. Ich habe es aber selber nicht geschaut. Ja, da gibt's halt. Wir Oh, sind aber mit. gerade bei Arkham rübergegangen, dass auch der deutsche Voicecast sehr gut ist. Ja, der deutsche Du hast Voicecast wieder auf David Arkham Nathan ist halt sehr als gut. Batman eben gehabt. Ja, Äh, und der wie, Sprecher wie von halt Bryan Cranston ist der Joker. Der Sprecher von Bryan Ja, Cranston ist der Joker. verdammt gut. Ja, und du hast halt Ja. den Sprecher von Michael Caine hast du auch wieder als Alfred gehabt. Auch ein Sprecher, der vor kurzem von uns gegangen ist. Rest in Peace. Leider, ja. Aber das ist auch Aber auch ein hier ganz wunderschönes. hochwertig besetzt, bis zur letzten Stimme. Ganz, ganz fantastisch. Ja, absolut. Arkham Asylum oder auch allgemein die ganzen Arkham Games sind wirklich verdammt gut auf Deutsch Das übersetzt. sind überhaupt, das sind die Peak-Batman-Spiele. Das Egal stimmt. welches daraus dein Lieblingsteil ist, meiner ist eben der erste, ist es absolut verständlich, wenn es dein Lieblingsteil ist, weil sie alle fantastisch sind. Absolut, ja, richtig. Das Schöne ist, also ich habe den damals durchgespielt, war regelrecht begeistert von dem Game, hätte ich nicht gedacht, dass mir ein Batman-Game so viel Spaß macht. Ist so eins der Und wenigen Spiele gewesen, die ich sogar auf 100% gezockt habe. oh wow, okay, eher ich nicht. Er war halt noch Dann auf der gab Xbox. es. Ich hatte die 1000G, nicht die Platin-Trophäe halt. Ah, ich habe es damals, da war ich noch dreckiger PC-Spieler, da habe ich es auf dem PC gespielt gehabt. Buh! In einer damals sogar legalen Passung, weil ich habe dafür bezahlt. 10 Euro. Da Was hast gab du es gerade gesagt? auch. The Brave and the Bold The heißt Brave ja and the bei dir. Bold ist so eine, ich weiß nicht, ob das so eine Silver Age-Version von den Comics ist oder von Batman ist, weil du hast Plastikman dabei und Man-Bat und so ein Scheiß. Also halt dieses Mini-Bat und so ein Zeug. Das ist mehr auf kindlich gemacht, soweit ich weiß. Das soll aber auch sehr beliebt sein. Keine Ahnung. Ich habe es nie gesehen. Ich tatsächlich weiß auch nicht, nee. Kann ich nicht sagen, aber es ist so 60-themed, also so 60er-Jahre-themed mäßig. Dann gab es 2011 das fantastische Arkham City. Was einfach nur Arkham Asylum in groß war. Was einfach nur Arkham Asylum in groß war, richtig. Das, und was wo, halt, wo einen das Ende einen richtigen Guard Punch gegeben hat, ja. Ja, wo du tatsächlich die also vorher hattest du schon das relativ große Arkham und jetzt hast du halt die komplette abgetrennte Stadt Arkham City, gibt es übrigens auch Comics dazu, wie das passiert ist. Und es ist halt so verdammt riesengroß und cool und du fühlst dich so in dieser riesengroßen Welt regelrecht. Es ist eine Art offene Welt, das ist ja noch sehr restricted wegen den ganzen Leveln, aber du kannst auch in Gebäude rein. Du musst doch in Gebäude rein, manche Gebäude. Du hast diesen, wie auch schon im ersten Teil, hast du diese Riddler-Rätsel oder diese Riddler-Trophäen, die überall rumhängen. Ist halt so ein bisschen wie bei GTA halt. Du hast halt die ganze Stadt, aber du kannst trotzdem nur hingehen, wo das Spiel es möchte. Richtig, ja. Es war gut. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so gut wie Teil 1. Wie gesagt, der erste Teil ist eh mein Lieblingsteil. Ich stimme dir zu, aber ich mochte halt, wie aufs Ende hingearbeitet wurde. Ja. Und dass sie es halt auch knallhart durchgezogen haben. Das stimmt allerdings, ja. Und dass es auch vor allem Kanon ist. Das fand ich auch sehr gut. Gespoilert wird hier nicht. Deshalb habe ich nichts dazu gesagt. Alles gut. Deswegen sage ich auch, wie immer, wir sagen wieder selber, was wir immer sagen, spielt es einfach. Ja, spielt es einfach, Leute. Spielt es einfach. Ich fand Arkham City cool. Ich fand das Free-Flow-Kampfsystem fand ich gut. Die offene Welt fand ich gut. Du hast mehrere Bösewichte kennengelernt, die vorher nicht erwähnt wurden. Die haben ja dieses Repertoire. War da nicht der Kalenderman sogar mit dabei? Ja, der hockt irgendwo in der Zelle, den kannst du. Ja, da hast du auch den Hutmacher, glaube ich, eine kleine Mission gehabt und ja. Allein dass es bei Batman den Hutmacher gibt, Wahnsinn. Beim Kalenderman fand ich das super, dass du an verschiedenen Feiertagen tatsächlich das Datum einstellen konntest und hingegangen bist und der hat dir mir irgendwann eine Geschichte erzählt. An Weihnachten, an Ostern und so weiter. Arkham Asylum, glaube ich, da hat er in der Zelle gesessen, stimmt. Arkham Asylum? In Arkham City, glaube ich, war das. War der doch unter dem. Oder war es Arkham Asylum? Ich weiß, in einem der beiden. In einem der beiden war er auf jeden Fall, ja. Richtig. Und da hat er dir halt immer Sachen erzählt, wenn er an bestimmten Daten vorbeigekommen ist. Hast du auch gegen Deadshot gekämpft, glaube ich, und in der Sidequest. Nein. Leider nur in der Sidequest. Ja, ganz kurz gegen Deadshot gekämpft, ja. Ja, es war nur eine kleine Sidequest, es war nichts Großes. Das mit dem Hutmacher war ja auch nur eine kleine Quest. Es war so der Prototyp für den nächsten Teil. Ja, aber hallo. Es war wirklich so der Prototyp für den nächsten Teil. Also die haben so, hey, wir teasen uns ein paar Sachen an, heben uns ein paar Sachen auf für das größere Ganze dann am Ende. Was man auch verstehen kann. Warum nicht? Ja, klar. Dann gab es Batman Arkham City Lockdown. Ist ein Handy-Game, was ich nie gespielt habe. Ich wusste nicht mal, dass es existiert. Wird schon nicht schlecht sein, aber... Ja, aber braucht niemand. Hast du DC Universe Online mal gespielt? Na. Hast keine MMOs, glaube ich, gespielt in deinem Leben, kann das sein? Weil ich weiß, dass ich da nicht rauskomme, deshalb spiele ich keine MMOs. Weil die dann, Verstehe, weil die dann sprichwörtlich mein Leben werden würden. Bei DC Universe war das Interessante, du konntest wählen zwischen den Guten und den Bösen und konntest sozusagen eine Mischung wählen, von denen dein Held seine Fähigkeiten hat. Ja, das Spiel an sich kenne ich. Also es ist genau das, was du sagst. Du konntest halt als eine Version vom Joker rumlaufen, du konntest aber auch eine Mischung aus Batman und Flash sein. Total crazy. Ja. Soweit aber ich weiß... Aber die meisten haben Superman genommen, damit sie fliegen können. Ja, richtig. Soweit ich weiß, wurden die Server abgeschaltet. Aber irgendeine Firma hat die, glaube ich, aufgekauft und seitdem gehen die wieder. Seitdem sind die wieder online. Man kann es auch wieder spielen. Glaube ich, free to play. Ja. Das heißt, man kann es sich auch wieder anschauen, wenn man möchte. Warum nicht? Ja, wenn es heute noch gespielt wird, kann es ja nicht so schlecht sein. Ja, richtig. Wenn es heute nicht gespielt wird, kann es nicht so schlecht sein. Dann haben wir Lego Batman 2, DC Super Heroes, da sind auch die ganzen Super Heroes Ja, ist aufgetaucht. da, wo ich den Gag mit Madonna gerade her hatte, genau. Richtig, ja. Superman, Wonder Woman, Green Lantern, muss die City retten vor Lex Luthor und dem Joker, und das ist sehr, sehr cool. Wir haben Clancy Brown, Troy Baker und Laura Bailey als Sprecher. Troy Baker spielt sehr oft den Joker, das ist so der Ersatz-Joker, aber macht das ganz gut. Ja gut, Troy Baker ist Troy Baker. Troy Baker. Dann gab es The Dark Knight Rises, gab es tatsächlich ein Game, es war ein furchtbares Handy-Knock-Off-Game. Es geht anscheinend 4 Stunden lang. Amazing. Why? Genau darum. Dann gab es so ein komisches Multiplayer-Game, was ich nur ganz kurz ausprobiert habe, Gotham City Impostors. Das ist so ein. Es war sehr strange, so Ist ein es nicht so ein Team Multiplayer-Team. Multiplayer-Baller-Game gewesen? Team Baller Base Game, richtig. Also kompletter Schrott eigentlich. Nichts, was Hat die auch Welt niemand gebraucht gebraucht. hat. Nee, hat auch niemand gebraucht. Jetzt nicht, es gab es dann Batman Origins. Es ist das Schwächste von den Arkham Games, kannst du sagen. Es ist von einem anderen Ja, Team sehe ich auch gemacht. so. Ich meine, du hast mit Deathstroke natürlich den Highlight-Kampf des ganzen Spiels schon. Ich glaube, das ist noch vor der Mitte, glaube ich. Es ist ziemlich am Anfang, ja. Aber für mich absolutes Highlight das Ding. Ich weiß nicht, von der Inszenierung her und alles fand ich den richtig, richtig gut. Ich hatte im Schnee gespielt, ich fand's schön. Auch Also, ich fand's ganz ich okay. fand's ganz okay. Auch wenn es storytechnisch war es nicht das Beste. Es spielt ja zu dem Zeitpunkt als also Year One, wo Batman gerade erst an Batman geworden ist, wo viele Leute ihn noch nicht kennen. Was halt cool ist, in dem Sinne von Leute haben noch Angst vor ihm und wissen nicht, oh, wer ist das jetzt genau? Der existiert doch gar Was nicht. ist denn das? Ach, das bildest du dir ein. So jemand gibt's gar nicht. Ja. Den gibt's Und der trifft überhaupt das nicht. erste Mal den Joker in dem Game, ja. Gesprochen von Troy Baker, hat er aber gut gemacht, hat er nicht schlecht gemacht, finde ich. Ja, Also hat man halt ja schon. Das in ist der, der. das ist Troy Baker. Richtig, ja, in der englischen Fassung. In der deutschen Fassung war es, glaube ich, wieder der Sprecher von Bryan Cranston, soweit ich noch Ja, weiß. glaube ich auch. Aber dafür müsste ich es nochmal spielen. Und dann müsste ich erst mal gucken, ob ich es noch hier rumfliegen habe oder nicht. Ja, das ich habe ich also ich habe es hier, ich habe es in de, für die ich habe es für Steam, ich habe es für die Xbox, ich habe es für PS3. Das war noch für die Xbox 360, glaube ich, ne? Ja, für die Xbox 360 war das noch richtig. Weißt du, ob das in der X läuft? Ja, läuft. Tatsächlich. Das läuft Dann auf. muss ich gucken, ob ich es noch rauskramen kann. Müsste, es läuft auf der X. Wenn nicht einfach nachgoogeln, da sieht man immer, ob die Naja. laufen. Das läuft auf jeden Fall. Dann, wie gesagt, wir hatten schon ganz kurz über die Injustice-Dings geredet. Justice Gods Among Us. Lest die Comics, spielt die Spiele. Sind großartig. Dann gab es Origins Blackgate. Das ist so die Vorgeschichte so ein bisschen von Origins. Nur diesmal spielst Ja, du die halt Vorgeschichte der Vorgeschichte. die Vorgeschichte der Vorgeschichte, nur spielst du halt in Blackgate. An Blackgate das Besondere war, ich glaube, das war ursprünglich ein DS-Game. Kann das sein, dass das ursprünglich ein Will ich nicht 3DS-Game war? ausschließen. Es gab es auch dann später, es gab es, glaube ich, anfangs für den 3DS, gab es aber auch dann später für die Wii U, für die PS3 und so weiter und so fort und für die Vita. Das war Ich glaube, ursprünglich aber so. wurde dann aber als extra dazugegeben. Ich glaube, das musstest du nicht extra kaufen, aber das weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe das nie gespielt. Ich weiß nur, dass es okay war, glaube ich. Soweit ich weiß. Und dann gab Ich kann mich es. auch nicht erinnern, dass es zu negativ war. Ja. Nö, war okay. Dann gab es Lego Batman 3. Da muss ich mich direkt korrigieren, weil es gibt 4 Batman, Lego Batman Games. Das ist, Nee. der dritte ist Beyond Gotham. Das ist so, wo du in Space travels durch die Gegend rennst und so weiter mit Green Lantern, Brainiac und so weiter. Ist ganz geil gemacht. Ist ganz cool. Und auch wieder der typische Lego-Humor. Dann kommen wir zu meinem Lieblings-Arkham-Game tatsächlich, Arkham Knight. Ich bin großer Fan von Arkham Knight. Ich finde, für viele Leute ist es einfach nur Panzer oder Batman, Fährt Panzer-Batman the sein Game. Bettmobil spazieren, ja. Ja, Batmobile the Game, richtig. Ich fand das Spiel super. Also ich mochte, dass es Es ist da. inszenatorisch und grafisch natürlich das mit Abstand schönste. Richtig, ja. Und Hands down, da brauchen wir gar nicht drüber reden. absolut. Ich finde die Atmosphäre in Asylum trotzdem irgendwie dichter. Vor allem die Scarecrow-Level waren da am besten, die wir gar nicht erwähnt haben übrigens. Und ja, ich erinnere mich vor allem an Regen und an das Auto. Vor allem an Regen. Ja, das stimmt. Vor allem in Gotham war es nur dunkel und es hat nur geregnet. Das stimmt. Dafür war das Batmobil war da sehr groß im Fokus, weil die Stadt war unter der. Ja, für meine Begriffe halt leider ein bisschen zu sehr im Fokus. Ja, die Stadt war unter der Fuchtel von Arkham Knight. Wo man überhaupt nicht schon sich denken konnte, wer das war. Überhaupt nicht denken konnte, was das war. Wer schon mal Red Hood gesehen hat, weiß, was ich meine. Dennoch, sehr, sehr geiles Ding. Sehr schön, dass da der Hauptbösewicht Scarecrow war. Dass sie tatsächlich nicht gesagt haben, wir beleben den Joker wieder, sondern es war tatsächlich Scarecrow. Obwohl der Joker auch drin vorkommt in dem Game. In einer sehr, Als sehr. Wahnvorstellung von Batman, In ja. einer sehr, sehr geile Wahnvorstellung von Batman. Was ich so cool fand, ehrlich gesagt. Dass er so Auch wieder eine Irrsinns-Performance. Absolut, ja, richtig. Irrsinns Performance natürlich wieder von Mark Hamill, aber ich fand das so schön, dass er, wie oft er in seinem Hirn aufgetaucht ist, fand ich halt so geil, einfach nur. Ja, das ist halt dieses, das ist so irgendwo ein Stück weit sein Gewissen, habe ich das Gefühl gehabt, das so in ihn reinredet. Ja, und das vor allem, dass er sich, er reagiert halt nicht drauf, weil es ist halt Batman, weil Batman redet sich nicht mit sich selber. Aber es ist so schön, wenn du so Leute verprügelst oder wenn du einfach nur irgendwo an irgendeiner Ecke stehst und kurz über die Stadt guckst, sitzt halt neben dir der Joker und ist so am Rumdingsen oder am Lachen oder am Dancen und denkst dir, oh Mann. Hast so ein bisschen Johnny Silverhand-Vibes jetzt so im Nachhinein. So ein bisschen schon, ja. Aber dennoch ist es sehr, sehr gut. Das ist wie gesagt mein Lieblings-Arkham-Spiel. Ich finde das von der Von der Story Inszenierung her kann ich super. es auch voll verstehen. Inszenierung super, von den Kämpfen super. Ich mag das Batmobil durch die Gegend fahren. Die ist vor allem diese Untergrundbahnen, die der Riddler gebaut hat, wo du durch die Gegend fahren musst, fand ich ziemlich cool. Und auch hier, ohne zu spoilern, wieder beeindruckend, dass sie es durchgezogen haben mit der Story, ja? Richtig, ja. War auch das Ende war sehr, sehr cool gemacht, fand ich. Das war so die Überraschende, fand ich richtig nice gemacht. Ich sag ja, dass sie es durchgezogen haben. Die haben halt die Eier, ihre Geschichte wirklich zu erzählen und das mag ich. Richtig, ja. Dann gab es Infinite Crisis, was so ein Mobile-Game war. MOBA-Game war. Who gives a shit? MOBA-Games. MOBA-Games sind scheiße. Multiplayer Online Battle Arena Schrott. Dann gab es Ja, wenn du spielen willst, dann spiel halt LOL und es gut ist. Richtig. Dann gab es Lego Dimensions. Lego Dimensions ist einfach nur, naja, man kann mit Batman und Gandalf durch die Gegend rennen. Und ist Das war eigentlich Skylanders mit Lego. Skylanders mit Lego, richtig, ja. Und wenn du da. Ja, aber die waren so 5 Jahre zu spät mit ihrem Toys to Life Konzept. Ja, aber es ist ja auch komplett schiefgegangen, das Ding. Vor allem, es war so überragend teuer, sich diese Sets zu diesen Es Dingen zu war kaufen. lächerlich teuer wegen der Lizenzen. Ja. Dazu kam halt, dass alle, die sich für so eine Art Spiel interessieren, an Skylanders schon satt waren. Richtig. Das ist Und wirklich so eine so. Skylander-Figur konntest du immer mal kaufen, weil die nicht so teuer waren. Aber diese winzig kleinen Lego-Sets, was die kosten. Was irgendwie so, du hattest so ein, was war das, so ein Ghostbuster-Set mit, ich glaube, zwei Figuren und dem kleinen Auto, ich glaube, 43 € oder so. Ich glaube, es waren weniger, aber du hast halt wirklich nur drei Figuren gehabt und es war auf jeden Fall zu teuer. Es war viel zu teuer. Es war abartig, wie teuer diese Und da Dinger hast du waren, einfach Sets, nur. die sogar zusammengehört haben, keine Ahnung, was zurück in die Zukunft gehabt, da war nur Marty, aber Doc und das Auto musstest du dazu kaufen. War, glaube ich, nicht so, aber so ähnlich war das Konzept. Weil wenn du die ganze Geschichte spielen willst, dann musst du auch noch das zweite Set dazu kaufen. Hahaha, give us money. War auch Dr. Who dabei. Ja, und wenn es erfolgreich gewesen wäre, hätte sie jeden Doktor einzeln reingebaut. Da kannst du aber sicher Da, sein. locker, locker auf jeden Fall. Also es war schon relativ erfolgreich, nur es war halt einfach zu teuer und Viel zu zu teuer. viel und viel zu, also es war fürchterlich. Ich meine, es war ganz nett, dass du so die Portal-Welt hast oder zum Beispiel, aber das ist halt. Die Idee war ja nicht schlecht. Das hast du ja auch, wenn zumindest im ersten Lego-Movie war ja ein ähnliches Konzept, dass alles einfach zusammengematscht ist und das hat ja auch funktioniert. Ich finde, von den Lego-Movies mag ich den Lego-Batman-Film am besten, weil der so gut ist. Der sowieso, ja. Ah, Will Arnett als Batman ist halt einfach nur fantastisch. Warum glauben Sie, dass Sie damit durchkommen? Ich bin Batman. I'm Batman. Zach Galifianakis als Joker war echt richtig gut. Man darf den Film nicht auf Deutsch gucken, weil auf Deutsch wird der Film versaut durch Gronkh als Joker. Fuck you, Gronkh. Das war einfach nur. Ich, ich finde, dass du zwar, es versaut einem nicht den Film, das Problem ist nur, wenn du Gronkh eine Rolle geben möchtest, dann gib ihm eine andere, weil auf den Joker passt er halt nicht. Nee. Weil er hat schon alles gegeben, er hat sich wirklich Mühe gegeben, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber er passt null auf die Rolle. Das ist halt so, nur weil er eine bekannte Person ist, kannst du nicht auf so eine wichtige Figur setzen, wie mit Julian Bam auf Sonic. Das ist halt so, warum? Ja, das ist halt so, why? Das ist Weißt, die können ja absolut gerne Sinn. eine prominente Rolle im Film haben, aber dann such dir doch einen Charakter, wo die Stimme auch draufpasst, weil ich fand Gronkh in Into the Spider-Verse als Fisk, fand ich zum Beispiel relativ gut. Lange nicht so gut wie im Englischen, um Gottes Willen, aber für das, was er gemacht hat, hat er es gut gemacht. Das Aber ist jetzt stimmt. auch egal, wir schweifen ab. Aber es Richtig. ist. Aber wie gesagt, beim normalen Lego-Film hat es ja auch gut funktioniert, da war ja auch Batman da. Ich arbeite nur in Schwarz oder manchmal in ganz, ganz dunklen Grau. Auch wieder gesprochen von David Nathan. Ich glaube, der spricht gerne Batman. Ja, es ist halt, er hat halt die perfekte Stimme dafür irgendwie. Er kann das. Er macht das ganz gut. Ja, aber du musst auch Bock auf die Rolle haben. Und du merkst auch, dass er es gerne spricht. Du merkst ja, dass er die Energie immer rüberbringt. Der könnte ja auch gelangweilt klingen, aber das tut er halt nicht. Richtig, ja. Das stimmt. Das heißt, er hat auch wirklich Bock. Dann gab es die Telltale Games, also die Season 1 und mittlerweile auch Season 2 von Batman Detective Da habe Series. ich nur die erste Season neulich erst gespielt. Ganz, ganz fantastisch von der Inszenierung her. Kann ich nur empfehlen. Es hat sehr gut funktioniert. Wenn man solche Games mag, dann auf jeden Fall, finde ich. Also, Ja, es ist halt eine solche. Visual Novel, mehr ist es ja nicht. Und da muss man halt Bock drauf haben, ja. Die Telltale Games sind halt alles Visual Novel, die halt. Es sagt immer, ja, hier hast du. Keine Ahnung, kannst du Sachen. Batman wird sich dran erinnern, aber es ist halt so, ja, Illusion of Choice Shit. Es ist halt so. Es ist Illusion of Choice Stuff Ja, und logisch. vieles davon wird einfach auch nicht Aber mehr Telltale Games aufgegriffen. sind immer gratis Platin-Trophäen. Das stimmt, ja, weil sie meistens auf Platin funktionieren und Nein, nicht, also immer. brauchst Du nichts musst es nur einsammeln. durch, du musst es nur durchspielen. Immer am Ende von jedem Kapitel bekommst du eine Trophäe und das sind alle Trophäen, die du holen musst. Ja, du musst Du nichts hast immer einsammeln eine oder sowas. Platin-Trophäe, wenn du ein Telltale-Game Ja, durchspielst. du musst nichts einsammeln oder sowas und oder sonst irgendwas erfüllen, sondern einfach nur das Spiel durchspielen, was auch ganz gut ist. Wie gesagt, ich Ja, was, mag's. das sind halt so Trophäen, die ich mag, wenn ich mich nicht zu sehr dafür verrenken muss. Ja, ich mag's, ich mag die Dinge, sie sind halt glorifizierte Visual Novels mit, wie heißt es, mit Quicktime-Events. Aber dennoch, ich hab da Fun damit, absolut. Dann gab es ein Ja, so Mobile für Game. zwischendurch ist es immer gut. Ja, dann gab es ein Mobile Game, Arkham Underworld. Who gives a shit? Some Mobile Games. Arkham VR habe ich tatsächlich ausprobiert. Das gab es Okay. auch für die VR 1, für die PlayStation. Das ist ganz nett. Ich habe Alfred mit meinen Händen übers Gesicht gestrichen und gesagt, du bist ein braver Butler. Es ist okay. Es ist tatsächlich okay. Es ist für ein VR-Batman-Game. Da gibt es ja jetzt ein neues, was rausgekommen ist, was sehr, sehr gut sein soll. Das Problem ist halt, Es es ist kam ein bisher aber nur VR-Game. für die Quest raus, gell? Ja. Das ist das Problem, es ist ein VR-Game. Das ist halt das riesengroße Problem dabei. Das heißt, dass ich es nicht spielen kann, ja. Richtig. Dann gab es die Return to Arkham-Trilogie, also die beiden Teile Arkham City und Arkham Asylum gab es nochmal als Re-Release. Waren gut gemacht, haben einen Fun gemacht. Wie gesagt, da konnte man die Spiele nochmal auf den neuesten Dingern spielen mit den DLCs. Das DLC zu Arkham City hast du ja, da hast du die eine Hälfte Das war das mit gespielt. Catwoman, oder? Da hast du, ja, Catwoman hast du auch dabei gehabt, ein, zwei Level, aber du hast, wie hieße? Du hast nicht sie gespielt, Harley Quinn, sondern gegen Harley Quinn. Harley Quinn war so am, war nicht auf der Höhe, sag mal so, Nee. zu dem Zeitpunkt. Da hast du, glaube ich, noch konntest aber auch mit Robin spielen, soweit ich weiß. Dann Injustice 2, wo die Story halt Im Deutschen fortgesetzt wurde. ist Robin übrigens von Konrad Bösherz vertont worden, den kleinen Yugi aus Yu-Gi-Oh! Ah, cool. Wusste ich jetzt auch nicht. Dann gab es Injustice 2, gute Story, wieder, also wie gesagt, Blaze Injustice, das ist super. Dann Batman Enemy Within, das ist die zweite Story von der Telltale Series. Die wollten eigentlich noch mehr machen, aber dann ist Telltale leider pleite gegangen. Da gab es nochmal die Collection mit allen Arkham Games. Dann gab es, wie gesagt, Arkham City Catwoman, wo du ein bisschen als Catwoman gespielt hast. Dann das Harley Quinn's Revenge, das gab es noch, das DLC. Dann, wenn ich das hier dann kurz erwähnen darf, ich habe selten besser modellierten Hintern gesehen als in dem DLC von Catwoman. dann hast du bestimmt auch noch die Szene gut in Erinnerung, als Batman Harley Quinn über die Schulter genommen hat. Nein, nein, die, ich doch nicht. Dear Diary, Jackpot. Holla die Waldfee. <Waldfeder. lacht> dann gab es noch Arkham Knights Initiation. Das war auch noch so ein ganz kurzes DLC. Es war was gegen Pandinias gekämpft. Das passt schon. Dann gab es die Batman Arkham City Armored Core Edition. Das ist die Wii-Version von Arkham City. Wii-U-Version, oder? Wii-U-Version von Arkham City, wo du noch so ein paar Extras hattest, wie diese Gauntlets, die Strom-Gauntlets und unten halt diese... Ja, er war halt einfach stärker. Er war halt einfach stärker, richtig. Und hast auf dem Pad hast du die Karte gehabt, das war sehr weird. Und ja, als ob du da groß runterschaust. Das hat beim DS funktioniert, aber da doch nicht. Ja, dann gab es noch Gotham Knights. Ich mag Gotham Knights. Viele Leute hassen Gotham Knights. Ich fand Gotham Knights gut. Du hast mit verschiedenen Leuten gespielt. Du hast unter anderem gespielt mit aus irgendeinem Grund haben sehr viele Leute Batwoman gespielt. Ich weiß nicht, warum. Es gibt auch eine Mod für das Game. Hieß sie nicht Batgirl? Batgirl, richtig. Die beliebteste Batgirl-Mod war übrigens Cape Shorter. Ja, komisch. Warum nur? Du konntest mit verschiedenen Leuten spielen. Da habe ich aber jetzt keine Erklärung für. Also ich auch nicht. Du konntest mit verschiedenen Leuten spielen. Also mit Batgirl konntest du spielen, mit Robin, mit wie hieß er? Red Hood? Mit Red Hood konntest du spielen, mit einer jüngeren, mit Nightwing. Ja, mit Nightwing war's. Nightwing war's, ja, danke. Richtig. Ah. Vier-Player-Koop-Ding, wo du siehst. Und Nightwing ist ja, glaube ich, Dick Grayson und ich mag einfach, wenn Leute Dick mit Vornamen heißen, das ist fantastisch. Die Gags schreiben sich von alleine. Das stimmt. Es ist ein Vier-Player, es war ursprünglich ein Vier-Player-Koop-Game. Und du hast im Spiel angesehen, dass der Part ist. Es sollte eigentlich ein Live-Service-Game werden, wo der Live-Service aber rausgerissen wurde aus dem Game. Ich mochte das Spiel, ich hatte damit Spaß, ich mochte die Story. Ich fand die Story sehr, sehr gut erzählt. Ich fand das Spiel spaßig, ich fand es gut. Ich weiß nicht, warum die Leute das Spiel hassen, aber vielleicht liegt es auch in meinem Trash-Game-Hunter-Fun, ich weiß es nicht. Es kann sein, wer weiß. Du kannst durchaus viel Spaß an unterdurchschnittlichen Spielen finden, ja. Ja, und ich weine auch nicht. Ich meine, ich habe es selber nicht gespielt, ich enthalte mich da meiner Stimme, aber es ist halt. Ich habe es halt nie gespielt, weil es halt einfach nicht in mein Schedule gepasst hat. Mhm. Und im Moment habe ich auch kein Interesse dran. Wenn, dann würde ich eher die Batman-Spiele nochmal spielen. Kann ich aber auch absolut verstehen, richtig. Das letzte erschienene Batman-Spiel ist halt Batman Arkham Shadow. Und man spielt wieder als Bruce Wayne in einer völlig neuen Handlung. Und das ist halt, wie gesagt, Virtual Reality exklusiv auf der MetaQuest 3. Nein, Suicide Squad Kill the Justice League. Psst, nein. Ja, okay, gut. Das davor erschienene Suicide Squad Kill the Justice League, das Spiel, was ein Studio zerstört hat und beendet hat im Prinzip. Nee, die muss jetzt ein neues aufmachen, weil der Name Rocksteady auf immer kaputt ist. Ja, das ist halt die originalen Leute. Mit einem Game. Originalen Leute sind gegangen. Ja, das ist halt, es sind viele Gerüchte um das Game, aber ist leider tatsächlich Fakt, dass nicht die Obersten das Spiel haben wollten tatsächlich, sondern Leute von Rocksteady gesagt haben, wir machen ein Live-Service-Game und werden uns damit doof und dämlich verdienen. Ja, aber das war nicht die Chefentwickler, das wird trotzdem ja dem Anzug gewesen sein. Ja. Und das ist leider komplett schief gegangen. Es hat gute Anleihen. Ich mag die Story. Die Story ist bescheuert. Die ganzen Zwischensequenzen sind so liebevoll und gut gemacht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das Voice-Acting ist wieder top-notch. Das ist alles gut. Ich weiß auch nicht, im Deutschen übrigens. Ich hab den nie auf Deutsch gehört, ich hab's auf Englisch gehört. Nee, es passt alles. Ich nehme an, dass halt hier King Shark auf Englisch wahrscheinlich deutlich besser ist, weil er wahrscheinlich eine viel kräftigere Stimme bekommen hat, aber ansonsten passt es meiner Meinung nach. Ja, und Captain Boomerang spricht ja mit einem australischen Akzent, weil er ist Australier. Ja, das Spiel wird ja auch nicht müde zu erwähnen, dass er einer ist. Ja, ich weiß. Es ist Von den Zwischensequenzen her, von der Story her, ist es echt gut. Das Problem ist halt das Gameplay. Das Gameplay ist Bullshit. Das Gameplay ist Bullshit. Knall mal die Leute ab. Ja, und was kann ich in dem Spiel nochmal? Du kannst Leute abknallen. Kannst ja, Leute aber abknallen. Was noch? Du kannst Leute abknallen. Ja, du kannst. Ja, aber ich muss doch noch. Nein, du knallst Leute ab. Du knallst Leute noch $4 ab und dann fallen sie $4 auf den Boden. Und dann kämpfst du gegen halt einen aus der Justice League und dann kämpfst du halt eine halbe Stunde gegen einen und denselben und danach kämpfst du wieder gegen Leute. Ja, und dann machst du die nächsten furchtbaren Missionen in dieser furchtbaren Open World, die absolut langweilig ist, und kämpfst dann gegen den nächsten Typ von der Justice League. Aber kein Problem, die Story hört einfach auf und du machst es in den Seasons dann nochmal. Du machst dann pro Season alles nochmal und dann kämpfst du am Ende nochmal gegen einen von der Justice League, nur diesmal als Brainiac, der sich aus irgendeinem Grund dieselben Fähigkeiten angeeignet hat, wo ich gedacht habe. Ja, weil er das natürlich ich kann. Das ist derselbe Fight nochmal, nur dass es jetzt Brainiac ist. What the fuck? Es ist komplett schief gegangen, Gott sei Dank, ehrlich gesagt. Das ist eins der Examples dafür, dass Live-Service-Games einfach Schrott sind und sich einfach zerstört gehören. Wenn das super erfolgreich gewesen wäre, da hätte ich mich für immer mit Baldur's Gate irgendwo im Keller verbuddelt. Ja, aber mit Baldur's Gate 1, 2 und 3. Ja. Es ist halt so, so schade, dass die Games, die, also eine Spielefirma, die so viel Gutes aufgebaut hat, sich selbst komplett so vernichtet. Vor allem mit hat. So einer Liebe zum Detail. Ja. Die waren ja so verliebt in die Welt von Batman. Richtig. Ja, im positiven Sinne. Also diese Detailversessenheit auch, den Batman so umzusetzen, wie es sich gehört. Die Easter Eggs und so weiter und das Kämpfen ja. Und so, so gut das umzusetzen, einfach nur so ein Lifestyle-Schlopp. Wenn du in Arkham dann die ganzen Akten von den ganzen Bösewichten dir durchlesen kannst, ja. Und dann steht da ja auch so ein bisschen vierte Wand brechend, wann sie das erste Mal aufgetaucht sind. Das ist halt total spannend und total gut und total, du merkst, dass sie einfach Fans sind. Du siehst halt auch ein bisschen die Liebe in Detail, wie du schon gesagt hast, in den Zwischensequenzen oder auch in der Hall of Justice, die du da auch besuchen kannst. Du siehst die Liebe. Oh, die Hall of Justice war ein Traum. Die ist noch da, die Liebe. Die ist wirklich noch da. Das Problem ist halt nur, das Spiel ist scheiße. Das ist das Problem. Ja. Ach, so, so schade, dass damit die Rocksteadys sich damit selbst begraben haben. Es wird bestimmt irgendwann noch ein weiteres Batman-Game geben, was das Ganze wieder rauszieht. Aus dem Loch, wir werden es nie erfahren. Brauchen wir erstmal ein Studio, was die Scherben wieder aufsammelt. Ja, und was die Lizenzen vor allem kriegt. Wir werden es vermutlich nie erfahren. Sehr, sehr schade. Es ist dennoch, bin ich immer noch dafür. Geh mal direkt in eine unserer Lieblingsfragen über. Lieber Jürgen, wenn man dir sagen würde, mach uns ein neues Batman-Game, was würdest du tun? Einfach Arkham City nochmal. Nur mit einer anderen Story. Batman hat genug Bösewichte, aus denen du da rausgraben kannst. Das wäre, glaube ich, überhaupt kein Problem. Der Typ, der Senf und Ketchup verstreut zum Beispiel als Oberbösewicht, finde ich gut. Du kannst ja so viel machen. Und ich meine, die haben das Setting ja noch gar nicht ausgereizt eigentlich. Nee. Null. Eigentlich absolut. Und wenn du das halt einfach, das am Kampfsystem musst du ja nicht viel machen. Du musst es halt vielleicht, keine Ahnung, die Animation nochmal geschmeidiger machen, also moderner halt nur machen. Mhm. Am Kampfsystem musst du ja nichts machen, das ist fantastisch. Und das Gleiten macht einfach nur Spaß. Ja. Und wenn du das Batmobil halt nur, keine Ahnung, ein Drittel benutzt und nicht eben die zwei Drittel des Games, ja, dann würde es auch Spaß machen. Ja, dann kannst du ja auch gerne benutzen. Richtig. Aber wenn's nur da ist, also gefühlt in jeder zweiten Mission, dann wird's halt nur anstrengend. Man sollte so eine gute Mischung. Auch wenn Mischung ich mag, kriegen. Wenn's aufs Knopfdruck angesprungen kommt, das war schon sehr witzig. Das war ziemlich witzig. Aber, wenn du da reinspringst, finde ich geil. Ja, genau. Aber an sich, die Formel, die Rocksteady da aufgestellt hat, ist großartig. Die muss halt nur weiter ausgebaut werden. Ja, also wenn man mich fragen würde, wenn ich noch ein neues machen würde, würde ich sagen, ja. Wir brauchen noch mal eins im Schnee. Der Rest ist mir egal. Macht was ihr wollt. Batman im Schnee. Hey, Mr. Freeze. Das wäre eine Idee. Mr. Mach Freeze, da mal was. Mr. Freeze friert ganz Gotham ein. Da hätte ich nichts dagegen. Das wäre ziemlich cool. Und du musst gegen Mr. Freeze kämpfen. Das wäre cool. Aber ich würde. Kann irgendjemand dein Geld für Arnold Schwarzenegger als Sprecher bekommen? Ah, das wäre super. Na, bloß nicht. Der kann nicht. Das kann er nicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn das nochmal ist. Vor allem würde ich dann alle anderen, also ich würde dann auch Levels mit Robin einbauen und so weiter und mit Dick Grayson und dies Ja, und das. das Team-Feature hätte sowieso schon früher eingebaut werden Ja, müssen, ja. das Teamfeature hätte ich nochmal mit eingebaut, auf jeden Fall, dass du denen hilfst, dass du eine Nebenmission hast. Und Und auf dass jeden da mit Fall. Oracle einfach in da oben in ihrem Turm, dass du da vielleicht auch noch so ein bisschen Point-and-Click-Sachen machen kannst, Richtig, so ja. Noch nebenbei, ein bisschen so zum Detective-Stuff dazu. Auffrischen. Gab es ja auch in den Games Ja, selber das auch ist nicht erwähnt. dass du als Batman halt die Sachen sammelst und mit Oracle sie halt dann zusammensetzt oder so. Richtig, ja. Gab es ja auch in den alten Games, haben wir noch nicht erwähnt gehabt, dass du da auch ein bisschen Detective-Stuff hattest. Nur noch so ein Ja, bisschen es gab erweiterter. Point-and-Click-Adventure mit den beiden, ja. Genau. Nur noch so ein bisschen erweiterter. Das hätte ich halt gern. Auf jeden Fall Schnee, das ist wichtig. Das ist Punkt Nummer 1. Schnee. Gotham, Schnee. Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich. Das wär schön. Ach ja. Wir werden sehen, vielleicht kommt ja noch mal irgendwas, was nicht gerade VR ist, auf eine VR-Brille, die kein Mensch sich leisten kann. Wäre cool. Ansonsten abwarten, was noch passiert. Dann danke ich dir vielmals, Mal dass sehen, was du. wird. Ja, richtig. Dann danke ich dir vielmals, dass du hier warst, bei mir über die Batman-Games zu quatschen. Jederzeit. Und damit verabschieden wir uns beide und wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Macht, was immer ihr wollt. Aber wenn du Batman sein kannst, sei Batman. Macht's gut.